Montalbanos Irrtum. Kriminalhörspiel von Dirk Schmidt und Pierre Martin. Wacht auf, Signor Montalbano. Was? Signor Montalbano, wacht auf! Geister und Dämonen! Woher weißt du, wovon ich träume? Der Höllenfürst geht durch die Stadt. Man hört von Mord und Totschlag. Wer hat dich gelehrt, in meine Träume zu blicken? Du wirst im Feuer enden mit dieser Kunst. Heilige Maria, Mutter Gottes, beschütze uns, bewahre uns vor dem Übel. Ich sehe beim heiligen Raphael und den Gebeinen des heiligen Vincenzo und dem Blut. Ich sehe, ein Mann ist gekommen. Durch die Wand? Ihr seht durch die Wand? Hab ich dir nicht schon 100 Mal gesagt, du sollst mich nicht wecken. Gleich welches Gerücht gerade durch die Stadt geht, gleich wer an meine Tür klopft, um es dir auf die Nase zu binden. Dann wisst ihr gar nicht, wer da kam. Hinaus mit dir. Sag mir zuerst, wer gekommen ist. Ich will jetzt aus dem Bett. Alt oder jung? Sieh aus dem Fenster. Sieh, wie früh es ist. Schön oder ungestalt? Ihr seht doch durch die Wand. Ach, das sagst du. Ich sage nur, dass du wohl kaum Besuch erwartet hast, sonst hättest du ja wohl ein Feuer angezündet. Das ist wahr, aber... Schau dich an. Überrascht vom unerwarteten Besuch hängt der Schlaf dir von den Augen bis zum Knie herunter. Doch dein Haar ist wohl geordnet, gestriegelt wie ein Pferd, hochgesteckt, wie wenn du zur Kirche gehst. Ein Mann wird es sein. Wie lange hast du ihn warten lassen? Es ist ein Bote. Der Magistrat schickt ihn. Er soll hereinkommen. Der Magistrat der Stadt gestattet sich, Signor Montalbano um Rat zu bitten in einer Frage, die Tod und Leben betrifft. Signor Giuliani, der hochgeehrte Kaufmann, wurde gestern Nacht in seinem Haus ermordet. In diesem Zusammenhang wurde Antonio Di Daniele festgenommen, der mit Giuliani in öffentlichem Streit lag. Piero, seit wann bist du nur der Bote? Ich kenne dich als Schreiber. Boten haben manchmal zu viele Botschaften, Signor Montalbano. Und was für einen Rat soll ich dem Magistrat geben? Das wird sich zeigen. Der Magistrat erwartet euch. Ich gehe auf den Markt und hole neuen Wein. Nicht so eilig, Lena. Erzähl mir etwas. Was denn? Giuliani ist tot, aber bevor du diese Neuigkeit auf dem Markt verbreitest, kannst du mir zumindest sagen, was du über diesen öffentlichen Streit weißt. Ich bin die Verschwiegenheit selbst. Ach, dann schweig und geh und halt den Mund. Jeder in der Stadt weiß, dass Antonio und Maria ein Liebespaar sind. Als auch Signor Giuliani davon erfuhr, kam es zu einem großen Streit. Gleich hier auf der Piazza Santa Croce. Giuliani sagte, er würde Antonio totschlagen lassen. Das ist sein gutes Recht. Aber es ging alles ganz wohlanständig zu. Maria wird stets streng bewacht. Giuliani hätte selbst eine bessere Wache gebraucht. Und ihr wollt Antonio aufs Schafott bringen? Wie kommst du darauf? Ich will wissen, wer der Mörder ist. Ihr konsultiert mich in einer heiklen Frage. Auch drängt die Zeit. Die ungezähmtesten Gerüchte züngelten bereits bis an meine Bettstatt. Die Gerüchte werden feilgeboten auf dem Marktplatz. Ja, sie machen sich frei und fliegen auf Schwingen durch die Stadt, die schneller sind als die Füße eurer Boten. Die Piazza Santa Croce gleich... Wir wissen eure Redekunst zu schätzen, Magister. Doch ihr sagt selbst, die Zeit drängt. Wir wollen zur Sache kommen. Piero hat alles, was wir wissen, zusammengefasst. Giuliani kam darauf, dass Antonio im Begriff stand, seiner Nichte Maria gegenüber als schönredender Verführer aufzutreten. Und Giuliani, Gott hab ihn selig, war ein Ehrenmann und einer der ersten Männer der Stadt. Er hat ein großes Handelshaus zu lassen. Wer will es ihm verübeln, wenn er ein aufmerksames Auge auf das Treiben seiner einzigen Erben wirft? Durch Gottes Fügung kam es also... Piero, gerade habe ich Signor Montalbano gebeten, sich kurz zu fassen. Eine verhüllte Gestalt ist in Giulianis Schlafzimmer eingedrungen. Man fand ihn mit durchschnittener Kehle. Der Wächter hörte ein Geräusch, aber da war es schon zu spät. Der Mörder konnte fliehen. Und ihr verdächtigt Antonio? Antonio war Giulianis Feind. Er behauptet, er war auf einem Fest. aber wir haben unfehlbare Methoden, ihn zum Reden zu bringen. Woher weißt du, dass Antonio nach dem Streit nicht Maria aufgegeben hat? Wir fanden bei ihm Briefe, die das Gegenteil beweisen. Und der Wächter hörte ein Geräusch? Ein Krug ist zerbrochen. Wo stand der Krug? Aber wird er schon gestanden haben, neben der Zisterne. Und ihr glaubt, einer wie Antonio, der das Haus Giulianis kennt, stolpert über einen Krug? Wollt ihr sagen, der Mörder ist ein Fremder? Offensichtlich jemand, der sich nicht auskennt, ungeschickt ist und Lärm macht. Und doch, sein Handwerk beherrscht er. Giuliani konnte nicht mehr um Hilfe rufen. So welche kann man kaufen? Söldner ohne Arbeit. Gut und schön, Montalbano. Es scheint, als habe Antonio die Tat nicht ausgeführt. Aber vielleicht war er der Auftraggeber. Die Stadt wird in ihm den eigentlichen Schuldigen erkennen. Hat er das Geld dazu? Ich fürchte, nein. Wir waren kurz davor, die Stimmen, die uns Antonis Unschuld meldeten, zu überhören. Jetzt fragen wir uns schon, wie es um seinen Geldbeutel steht. Piero hier scheint gerne Blut zu sehen. Wenn es nicht sein eigenes ist. Trotzdem, wen interessiert es, ob Antonio genug Geld besitzt, einen Mörder zu kaufen? Was aber, wenn noch ein weiterer Mord geschieht? Ich darf daran erinnern, der teure Streit mit Florenz ist gerade erst beigelegt. Die schweren Wunden sind noch lange nicht verheilt. Was ist, wenn ein weiterer Kaufmann ermordet wird? Dann wird die Stadt in Antonio einen Unschuldigen erkennen. Und so kommen wir nicht weiter. Ihr wolltet meinen Rat? Nun nehmt ihn an. Ich werde mich mit dem Fall befassen. Das wird in der Stadt für Ruhe sorgen. Wenn diese Liebesgeschichte tatsächlich mit Giulianis Tod in Verbindung steht, dann stirbt Antonio schon nicht zu spät. Nun gut, dann sei es so. Ihr habt einen Tag Zeit, mir Ergebnisse zu bringen. Ihr sperrt ihn in ein Verlies und kettet ihn dazu noch an. Ich dachte, die Zeit wäre vorbei, wo man glaubte, den Schuldigen könnten Flügel wachsen. Ihr habt ausnahmsweise recht. Ich werde dafür sorgen, dass er sich in seiner Zelle frei bewegen kann. Kann ich die Briefe haben? Die Briefe beweisen, dass er sich in Marias Herz stahl und weiter nichts. Bist du dir sicher? Was führst du dich auf wie der Rasende in den Grabhöhlen? Das sind ihre Worte. Sie ermahnt ihn, sich zu zügeln und lässt doch zügellose Worte folgen. Du hast recht. Er hat dir den Kopf verdreht. Gib sie mir trotzdem. Vier Augen sehen mehr als zwei. Da, nehmt sie. Ihr wollt stets nur das letzte Wort haben. Das ist eure Kunst. Das letzte Wort, das ist alles. Ich sage euch, das ist sehr übertrieben. Antonio. Rasender in den Grabhöhlen. Hast du große Schmerzen? Es gab schon schönere Sonnenaufgänge als den heute Morgen. Ich habe und versucht, euer Name ist? Verzeih, Antonio, ich bin Magister Montalbano. Ich bin eingesetzt Magister. Worden. Magister? Etwa so ein Bruder Scholasticus, der die armen Studenten zwiebelt? Ich... Bitte kein Kolloquium. Ich bin an der Grenze dessen, was ich ertragen kann. Sag mal, junger Mann, du scheinst den Ernst deiner Lage nicht ganz einzusehen. Täuscht euch nicht. Ich bin schon weit darüber hinaus. Sie suchen einen Sündenbock und sie haben einen gefunden. Was soll ich da tun? Immerhin hast du dich mit Giuliani geschlagen, vor aller Augen. Ich habe nur versucht, mich zu wehren. Er hat mich geschlagen. Halt! Wer da? Heute Morgen ist er auf dem rechten Fuß. Ich bin Magister Montalbano. Der Magistrat hat mich beauftragt, den Tod von Signor Giuliani einer genauen Prüfung zu unterziehen. Ist Signorina Maria im Hause? Ihr könnt eintreten. Signor Montalbano? Ihr müsst es sein. Ich grüße euch. Ich habe schon gehört, dass ihr den Fall in die Hand genommen habt. Auf Schwingen. Die Gerüchte fliegen auf Schwingen durch die Stadt. Was sagt ihr? Nichts, Signora. Seid gegrüßt, ich muss mit euch reden. Bevor ich mit euch rede, muss ich wissen, auf welcher Seite ihr steht. Ich gebe mir Mühe, keiner Seite zuzugehören. Allerdings halte ich Antonio nicht für einen Mörder und auch nicht für jemanden, der einen Mord befiehlt. Wenn das ein so kluger Mann sagt, wird alles gut. Der Magistrat hat eine weise Entscheidung getroffen. Ich sage euch besser sofort, dass es dem Magistrat ziemlich gleichgültig ist, ob Antonio einen Mord befahl oder nicht. Ich verstehe nicht. Das ist auch nicht leicht zu verstehen. Ich habe ein paar Fragen an euch. Wie habt ihr Antonio kennengelernt? Durch Roberto. Er arbeitet im Kontor meines Onkels. Ich kenne ihn schon von Kindesbeinen an. Er brachte Antonio mit ins Haus. Ihr habt ein Auge auf ihn geworfen und sah zu, dass auch sein Blick auf euch zu ruhen kam. Mhm. Euer Kirchgang führte euch an seinem Haus vorbei. Mhm. Ihr wart wie zufällig auf dem Balkon, wenn Antonio zu Besuch kam. Eines Tages ist es uns gelungen, kurz miteinander zu sprechen. Meinem Onkel kam das zu Ohren. Er verbot mir, mein Zimmer zu verlassen. Später stellte er Antonio zur Rede. Wie ihr wisst, wurde die ganze Stadt Zeuge ihres Streits. Ich hörte davon. Der Onkel soll ihn angegriffen haben. Und mir hat er statt Antonio die üble Nachrede zum Begleiter gegeben. Trotzdem seid ihr in Kontakt geblieben. Bei Antonio wurde ein Brief gefunden. Wie kam der Brief an den Empfänger? Roberto brachte sie. Vom Nebenzimmer aus führt eine Treppe zum Kontor. Dort war ein Versteck ausgemacht. Wann war der öffentliche Streit? Es ist 10 Tage her. 10 Tage? Da bleibt Zeit für viele Briefe. Es waren 2. Und ich schrieb ihm zurück. Ihr könnt sie an euch nehmen. Ihr gebt Briefe von Antonio, den ihr zu lieben vorgibt, so einfach aus den Händen? Nehmt. Ich will, dass ihr lest, wisst und sagt, dass jemand nicht zur selben Zeit so schreibt und nach anderer Seite mit dem Dolch stößt. Danke. Ist das die Treppe zum Kontor? Ich bin Magister Montalbano. Du musst Roberto sein. Der bin ich. Seid ihr derjenige, der im Auftrag des Magistrats nach dem... Der bin ich. Sag mir, welche Aufgabe hast du hier im Kontor? Ich bin zuständig für Registratur und Versendung. Außerdem überwache ich den Eingang und den Ausgang, wenn Signor Giuliani nicht anwesend ist. Erzähl mir etwas über Giuliani. Er scheint nicht nur Freunde gehabt zu haben. Ich habe stets versucht, mich in persönliche Angelegenheiten nicht einzumischen. Allerdings gibt es Stimmen, die Giuliani unterstellen, dass Jähzorn und ein gewisser Hang zur Rücksichtslosigkeit zu seinen Tugenden gehörten. Ach, man soll darauf nichts geben. Kommen wir zu Giulianis Geschäften. Ich möchte kurz in die Bücher sehen. Ist alles in Ordnung? Fühlt ihr euch nicht recht? Sagt mir, was rieche ich hier? Ich arbeite hier schon zu lang, als dass mir noch die verschiedenen Gerüche auffielen. Aber ich kann versuchen, euch zu helfen. Ihr müsstet Kapern riechen und Jasmin, Olivenöl und Rosenholz, Kümmel, Pfeffer, weiß, schwarz und grün, Rohrzucker. Das ist es nicht. Was ist in diesem Sack hier? Das nennt man Nelken, Senior. Nelken? Nelken. Nelken, Senior Montalbano. Ihr dürft mich nicht für unhöflich halten, aber ich bin sehr in Eile. Tatsächlich? Ich habe ganz vergessen, dass ich zum Hafen muss, um mich um die Verschiffung einiger Güter zu kümmern. Das war es, was mich störte. Nelken. Soweit ich weiß, gibt es nur sehr wenige Kaufleute, die an dem schwierigen Geschäft mit Nelken teilnehmen. Gehörte Giuliani dazu? Wenn ihr meint, ob er sie selbst ins Land bringt, dann das nicht. Ich weiß nur, dass jeden Monat eine kleine Ladung hier anlangt. Ha? Nichtsdestoweniger, ein schöner Batzen Geld. Das soll wohl sein. Kostbare Güter bringen gutes Geld. Ja, vor allem, wenn man kein Risiko zu tragen hat. Ha? Wer in dieser Stadt unterhält einen Handel mit Nelken? Signor Montessa. Seine Schiffe bringen Nelken in die Stadt. In dieser Stadt ist er der Einzige. Montessa? Ja. Montessa schafft die kostbaren Nelken heran und liefert sie dann an Giuliani. Ja. Aha. Eure Nelken müssen über die Maßen teuer sein. Nein, im Gegenteil. Es ist gar nicht genug da. Unlängst sagte mir ein Kunde, er würde alles kaufen, was über das Jahr noch hineinkäme. Ich kann nicht mehr. Du bist mir zu schnell, Roberto. Ihr hättet Antonio sehen sollen, wenn es zu Maria ging. Einmal quer durch die Stadt, ohne auch nur Luft zu holen. Lass dich nicht aufhalten. Wollt ihr später noch in die Bücher blicken? Was können die Bücher mir noch sagen? Rennen können die jungen Leute. Mal sehen, ob sie auch schreiben können. Du antwortest nicht, Herrin, und doch ist es mir einmal beschieden gewesen, dich zu sehen, ja, dich zu sprechen. Doch was hast du mir angetan damit und danach? Nun erst musst du dem Elenden, den du zurückließest, wiedergeben, was du ihm nahmst. Denn siehe, ich bin arm und elend, doch die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein. Das Nennen deines Namens ist mir mehr als Honig und Honigseim, deine Freundschaft teurer als Gold und Feingold. Jeder Tag vernimmt von mir nur Seufzer, denn deine Gegenwart, Herrin, ist mir genommen und dein Wort wird mir nicht zuteil. Meine liebste Herrin, auf dass es dir gut gehe, deine Schönheit über das Land strahle, bis dieses Licht auch in meine dunkle Höhle fällt. Ein vortrefflicher Wein, Signor Montessa. Man schmeckt die edle Würze. Das will ich meinen. Ihr werdet weit und breit keinen solchen Tropfen bekommen. Ich habe mir den Winzer auf eine Weise verpflichtet, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommen würde, an andere zu liefern. Umso merkwürdiger ist es allerdings, dass einer, der sich vor allen anderen den würzigsten Wein sichert, seinen Freunden Gewürze in ihre dünnen Fadenweine streut. Ihr sprecht in Rätseln. Im Vertrauen. Euer Freund Giuliani bietet euer großherziges Geschenk, anstatt seinen Wein damit zu würzen, in seinem Kontorpfeil. Und das zu günstigerem Preis als ihr. Weshalb macht ein Kaufmann, der als einziger eine kostbare Spezerei einführt, ja ein Jahr aus, sie einem anderen zum Geschenk? Vielleicht war Giuliani gar kein so guter Freund meines Hauses. Vor 2 Jahren legte er mir eine Unachtsamkeit so zum Nachteil aus, dass man mir damals große Schwierigkeiten hätte machen können. Ihr seid ein reicher Mann. Die Abgabe an Giuliani hat euch sicher nicht in Schwierigkeiten gebracht. Andererseits haben schon reichere Männer für weniger zum Dolch gegriffen. Was soll ich sagen? Nachher belaste ich mich selbst. Man wird mich in Ketten legen und zur Zwangsarbeit verurteilen. Der Magistrat wird um der Gerechtigkeit willen gern auf Steuergelder verzichten und mein Haus schließen. Ihr wisst selbst am besten, dass es dazu nicht kommen wird. Die Nelken, die ihr bei Giuliani saht, waren ganz sicher die Letzten, die unter solchen Umständen den Besitzer wechselten. Ach, ihr wolltet nicht mehr zahlen. Was ist vorgefallen? Mir wurde zugetragen, dass im letzten Krieg, als jedermann um das Wohl und Wehe unserer Stadt in Sorge war, Giuliani heimlichen Handel getrieben hat mit dem Feind. Mit Florenz. Das wirft ein anderes Licht auf die Angelegenheit. So stehen die Dinge. Eure Augen haben meine Nelken bei Giuliani gesehen, aber haben eure Ohren auch den Klang der Florentiner Münzen in seiner Kasse gehört? Giuliani hat sein Glück verlassen und statt seiner hattet ihr nun eine Waffe in der Hand. Ich weiß sehr wohl, was ihr mir jetzt sagen wollt. Ich wäre ein schlechter Kaufmann, wenn ich nicht zumindest daran gedacht hätte, den Spieß umzudrehen. Wäre das nicht nur gerecht gewesen? Das soll ein anderer beurteilen. Am Morgen, nachdem ich erfahren hatte, was ich euch erzählte, treffe ich Giuliani auf dem Weg zur Kirche. Kurz vor der Piazza Santa Croce gibt es eine kleine Gasse, die zum Fluss hinunterläuft. In der Gasse sind wir ganz allein. Ich sag ihm, was ich weiß, und er erwidert mir kein Wort. Das Einzige, was ich sehe, ist ein Lächeln, das seine Lippen umspielt. Er lächelt, wo doch nur ich Grund zur Freude gehabt hätte. Macht das nicht einen guten Kaufmann aus, zu lächeln, wenn einem gar nicht danach zumute ist? Weiter. Zwei Tage später, nachts. Ich hatte noch gearbeitet und wohl auch ein Glas von meinem Wein getrunken. Und dieser Umstand, das sei gleich gesagt, hat mir das Leben gerettet. In meinem Schlafzimmer, gleich hinter der Tür, werde ich erwartet. Ein gedungener Mörder hat sich in mein Haus geschlichen, den gezückten Dolch schon in den Händen. Signor Montessa. Ich schwöre euch bei allen Heiligen, der Zufall will, dass ich in dem Moment, in dem der Häscher sich auf mich stürzt, ins Stolpern komme. So kommt es, dass er mich nicht zu fassen kriegt. Wir fallen beide. Die Kerze gleitet mir aus der Hand und ihm der Dolch. Im nächsten Moment sehe ich ihn durch mein Schlafzimmerfenster klettern und in die Nacht verschwinden. Wann war das? Es ist wohl 14 Tage her. Und ihr glaubt im Ernst, dass Giuliani einen Mörder kaufte? Gott allein hat seine Hand über mich gehalten. Und Gott allein kennt die ganze Wahrheit. Aber wenn ihr Giulianis Lächeln gesehen hättet, als ich ihm die bittersten Vorwürfe machte, würdet ihr mir glauben, dass niemand anderer als er für meinen Tod bezahlte. Er hat es zugegeben. Wer? Das ist doch gleich. Er hat noch nicht mal versucht, es abzustreiten. Ihr kennt den Mörder? Wer war es? Wenn ich es dir sage, pfeifen es morgen die Spatzen von den Dächern. Aber also, Antonio ist unschuldig. Du wolltest Wein holen? Schweigt nur. Ich kenne ebenfalls die Lösung. Ach. Meint ihr, ihr seid der Einzige, der Augen im Kopf hat? Nein, nein. Sprich. Ihr sagt mir eure Lösung und ich sage euch meine. Ich wusste nicht, dass Neugier eine Krankheit sein kann. Gut, Lena. Aber du fängst an. Wer hat Giuliani umgebracht? Der Teufel selbst hat einen Streich ausgeheckt. Man sah, in den Straßen sah man sonderbare Gestalten und sie gingen nicht auf Beinen, sondern auf Krähenfüßen. Sie trafen sich auf der Piazza Santa Croce. Jetzt ihr. Also gut. Man sah einen Kaufmann, der um ein paar Nelken willen einen Mörder bezahlte. Wirklich? Wer war es? Signor Francati? Kein Wort mehr, Lena. Signor Panucci? Panucci? Oder Signor Montessa? Wartet, ich weiß. Es war Signor Usago. Das sind die Reichsten. Du gehst jetzt besser schlafen. Es wird schon dunkel. Wer kann das sein? Um diese Zeit? Der Höllenfürst persönlich. Doch kein Fürst. Es ist Piero. Der Magistrat will euch sprechen. Jetzt noch? Es ist dringend. Eine Beschwerde über euer Verhalten ist eingegangen. Der Magistrat erwartet eure Stellungnahme. Wenn ihr aber keine Zeit habt... Ich komme. und Zeit werde ich mitbringen. Ihr wolltet der Unruhe in der Stadt Einhalt gebieten. Stattdessen gebt ihr den Schwätzern Nahrung. Ihr habt Montessa dazu gebracht, seine Feindschaft einem Toten zu erklären. An Antonius' Unschuld besteht kein Zweifel. Insofern hat sich nichts geändert. Ihr sagtet mir, Giuliani sei ein Ehrenmann. Montessa spricht von Geschäften mit Florenz. Und das sagt ein Mann, der selbst erpressbar ist. Gott weiß aus welchem Grund. Ihr sagt darauf, ich werfe einen Schatten auf Montessa. Dazu nur eins. Selbst wenn ich beiseite trete, werden sämtliche Kerzen in der Kathedrale San Lorenzo den Schatten nicht verschwinden lassen, der auf Montessa ruht, und das schon längst. Nicht nur, dass ihr den Schwätzern Nahrung gebt, ihr werdet selbst zu einem. Ach, seht an, seit wir von Montessa reden, ist unser Schreiber aus dem Schlaf erwacht, der ihn umfing, als von Antonio die Rede war. Und gleich aus seiner Totenstarre gerät er in den Taumel der Frechheit. Was ihr frech ich nennt. Habe schon Leuten wie dir diktiert, als du noch die Brust der Amme umklammertest, wie jetzt dein Tintenfass. Komm mit mir vor die Tür. Schweig jetzt, Piero. Es ist Nacht und dieser Tag war unglückselig. Ich muss bald eine Entscheidung fällen. Magister Montalbano, ihr seid mit Dank aus eurem Dienst entlassen. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Es ist spät, Montalbano. Gute Nacht. Ein Wunder, Signor Montalbano. Wacht auf! Was? Ein Wunder ist geschehen. Oh Gott, Lena. Es ist fast noch dunkel. Der Allerhöchste tut seine Wunder nicht nur am Tage. Was hat der Allerhöchste getan? Was gab es so Wichtiges zu tun, dass er nicht mehr über deinen Schlaf wachen konnte? Die ganze Stadt spricht schon darüber. Sprich du, Lena. Nein, lass mich raten. Eine erloschene Kerze in der Kathedrale hat sich von selbst wieder entzündet. Nein, die Glocke auf dem Campanile hat von selbst geschlagen. Nein, ich weiß, eine Steinfigur hat gesprochen. Laut und deutlich pries sie den Namen des Allerhöchsten. Jeder hat es gehört. Wenn ihr so sprecht, ist es, als verspottet ihr den Allerhöchsten. Was hat er getan? Er hat den Mörder von Signor Giuliani seiner gerechten Strafe zugeführt. Was? Stellt euch vor. Es war ein gottloser Teufel, der für Geld Menschen tötet. Aber ein solcher Frevel bleibt nicht ungesühnt. Schon lange soll er als bezahlter Mörder sein Unwesen treiben. Gut. Du sagst, man hat einen bezahlten Mörder gestellt. Und woher weißt du, dass es derselbe ist, der Giuliani umbrachte? Der Allerhöchste sieht auch in der Nacht. Er ist es, den ihr fragen müsst. Wenn ihr den Kirchgang nicht stets eurer Morgenruhe opfern würdet, wüsstet ihr, dass der Allerhöchste, Allerseligste das Unerklärliche erklärt. Aus hier. Ich bin es leid, mich andauernd mit einer Verrückten zu streiten. Was habt ihr vor? Ich gehe jetzt zum Magistrat. Ich werde mich erkundigen, welcher Teil deiner Geschichte wahr ist und aus welchem nichts als Verwirrung spricht. Piero, ich höre, es gibt Neuigkeiten. Das ist wahr. Was ist passiert? Das weiß niemand ganz genau. Fest steht, dass das Rätsel um den Tod Giulianis gelöst ist. Lass mich vor dem Magistrat. Wenn ich mich recht entsinne, war euer Auftrag beendet. Lass mich vor. Im Augenblick ist leider viel zu wenig Zeit, mit euch zu reden. Man kennt den Mörder? Ihr wisst doch, dass ich schweigen kann, Signore. Piero, Ich bin mit dir der Meinung, dass wir beide in dieser Welt nicht mehr Freunde werden. Eins aber rate ich dir. Mach mich dir nicht zum Feind. Ich verlange nichts Unrechtes von dir. Welches Rätsel ist gelöst? Weil ihr es ohnehin schon bald erfahren werdet. Wir wissen, wer es war. Ein gedungener Mörder, gekauft mit ein paar goldenen Preziosen, die ihn dazu veranlassten, seinen tödlichen Auftrag auszuführen. Ein Trost ist es, dass er seine gerechte Strafe bereits empfangen hat. Die Hand, die Giuliani niederstreckte, wird nie wieder zum Dolch greifen. Dann ist es wahr, dass er tot ist und nichts mehr sagen kann. Man fand ihn am Hafen. Weiter, Piero. Ihr fragt euch, warum wir wissen, dass er Giuliani tötete. Die Habgier hat den Mörder verraten. Er zog dem toten Giuliani einen Ring vom Finger, den wir in seinem Beutel fanden. Damit beginnt das Spiel von neuem. Das Spiel ist zu Ende. Alle Fragen haben ihre Antwort gefunden. Ich sagte doch, dass eure Dienste nicht mehr vonnöten sind. Was soll das heißen? Das Schicksal war am Werk, Signor Montalbano. Und es hat seine Aufgabe gründlich getan. Hör auf, mich auf die Folter zu spannen. Du redest wie meine Magd. Beantwortet eure Fragen selbst, wenn ihr ein so kluger Mann seid. Man fand Spuren, die zum Auftraggeber führen. Der Beutel des Mörders gab die Lösung aller Rätsel preis. Giulianis Ring war nur ein Teil des Lohns. Der Lohn bestand auch noch aus weiterem Geschmeide. Und dessen Herkunft war ohne Zweifel zu bestimmen. Du willst mir doch nicht weismachen, dass der Verdacht sich ein weiteres Mal auf Antonio richtet. Antonio? Und hier wird ihr im Recht. Ist tatsächlich unschuldig. Eure Weisheit reichte allerdings nicht weiter. Obwohl ihr Angesicht zu Angesicht... Roberto hat keinen Grund und Montessa wird so dumm nicht sein. Ihr ratet wie ein Kind. Maria war es. Maria? Sie hat den Mörder bezahlt und ihm so die Hand geführt. Sie gab ihm alles, was sie besaß, in Aussicht auf ein großes Erbe. Und nun sagt selbst, hat hier nicht das Schicksal eingegriffen und uns den Weg gezeigt? Ich will mit Maria sprechen. Selbst wenn ich es wollte, ich könnte euch nicht zu ihr lassen. Sie hat außerdem bestätigt, dass das Geschmeide, das wir fanden, ihr gehört. Das heißt doch nichts. Ich fürchte, ihr könnt nichts mehr für sie tun. Denn wir sollen barmherzig sein, so wie auch unser Vater barmherzig ist. So schreibt also ein Mädchen, das einen Mord in Auftrag gibt. Und was schreibt unser Galan? Gar nichts. Er nimmt das Hohelied Salomons. Das Nennen deines Namens ist mir mehr als Honig und Honigseim. Deine Freundschaft teurer als Gold und Feingold. Und was macht sie? Antwortet mit den Psalmen. Doch sage zuvor, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wo kommt plötzlich dieses verzehrende Feuer her? Wer hat es entfacht? Unser treuer Antonio, der die Bibel kopiert? Und was ist das? Was folgt dem verzehrenden Feuer? Ganz wie du, bin ich doch ganz wie du, mein Kranker. Sie ist arm wie eine Kirchenmaus und ihr reicher Onkel steht mitten im Leben. Wahrscheinlich ist es falsch, mehr aus den Briefen lesen zu wollen, als wirklich drinsteht. Und lass niemanden sagen, es sei vergeblich, auf unfruchtbarem Acker zu säen. Trotzdem, es ist deutlich, sie hat versucht, den Anbau selbst in die Hand zu nehmen. Der Sämann war ein bezahlter Mörder und sein Pflug war der Dolch. Und sie hat die Stirn, das auch noch anzudeuten. denn glaube mir, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubilieren und wird blühen wie die Lilien. Herr Magister, ihr habt Besuch. Wer ist es? Zwei junge Männer. Signor Montalbano. Sie möchten euch gern sprechen. Kommt herein, alle beide. Signor Montalbano, ihr seid meine letzte Hoffnung. Großes Unglück ist über mich gekommen. Der einzige Mensch, von dem ich Hilfe erwarten kann, seid ihr. Maria ist des Mordes beschuldigt und... Ich bin im Bilde, aber was kann ich tun? Ihr seid ein weiser Mann. Ihr müsst doch wissen, dass Maria unschuldig ist. Du überschätzt mich, Antonio. Warum sollte Maria ihren Onkel töten lassen? Ich glaube auch nicht, dass die Habgier ihr befahl, den Mordauftrag zu geben. Aber man weiß seit langem, dass auch die Liebe in der Lage ist, zu töten, zu morden, beiseite zu schaffen, was sich ihr in den Weg stellt. Nein, das kann nicht sein. Denn dann bin ich der wahre Schuldige. Denn ich habe diese Liebe erst erweckt. Wie soll jemand schuldig sein, der nichts anderes tut, als zu lieben? Ihr müsst zum Magistrat gehen, Signor Montalbano. Euch wird man anhören. Euer Wort gilt etwas. Ich fürchte, ich habe meinen Einfluss verspielt. Der Magistrat hatte genug Schwierigkeiten mit mir, bis die Situation sich so vortrefflich fügte. Es ist ein abgekartetes Spiel. Sie werden sich das Handelshaus unter den Nagel reißen und Ihren Schnitt machen. Warum haben Sie da nicht schon längst zugegriffen? Warum haben Sie Signor Montalbano beauftragt? Wer weiß? Nichts für ungut, Magister. Vielleicht gehörte das zu dem Spiel dazu. Glaub mir, Antonio, ich kenne diese Menschen. Dann geht es mir wie Maria. Dann bin auch ich von undurchdringlichen Mauern umgeben und kann nichts weiter tun, als auf den Tod zu warten. Ich werde zum Magistrat gehen und die Schuld auf mich nehmen. Sie sollen mich statt Maria hinrichten. Sie werden euch beide hinrichten. Das ist es, was ich dir zu sagen versuche. Wenn wir jetzt einen falschen Schritt machen, ist alles aus. Wir sollten die Stadt verlassen. Die Gefahr ist noch längst nicht vorüber. Seid ihr derselben Meinung, Signor Montalbano? Ich weiß nicht. Der Magistrat ist ein verständiger Mann. Ich hätte nicht geglaubt, dass er zu solchem Unrecht fähig ist. Ich weiß es nicht. Roberto, mein Freund, glaubst du auch, dass sie schuldig ist? Natürlich nicht. Du musst auf Gott vertrauen. Es wird alles gut. Was wird gut? Ich bin verloren. Lena! Lena! Ihr seid schon wach? Ich konnte nicht schlafen. Heute wartet das Schafott auf Maria. Bring mir heißes Wasser. Ich will sauber gewaschen zur Hinrichtung gehen. Da habt ihr noch viel Zeit. Es kommt mir vor, als würde mich selbst das Beil erwarten. Es ist noch früh. Ich muss erst noch das Feuer schüren. Und sage zuvor, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Ich habe das kürzlich schon einmal gehört. Ist das aus eurem neuen Werk? Du hast deine Ohren überall. Es klang, wie wenn der Monsignore selbst von der Kanzel spricht. Oder wie damals, als ihr das Traktat diktiertet, das mit euren Rivalen abrechnete. Die ganze Stadt sprach von eurer Weisheit. Du willst mich aufheitern, Lena. Jetzt spricht die ganze Stadt davon, dass ich nicht in der Lage bin, die Wahrheit zu sehen, selbst wenn sie vor meinen Augen ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich meine die Briefe. Es ist, als ob sie die Wahrheit verbergen. Da schreiben sich zwei gottesfürchtige junge Leute und doch ist da dieses Verbrechen. Ich habe auch schon mal einen Brief bekommen. Mein Gianluca schrieb mir aus dem Krieg. Und wir waren bei Gott fromme Leute. Den Brief trage ich immer bei mir. Wollt ihr ihn lesen? Lass sehen. Hier, nehmt. Ich muss jetzt noch nach dem Feuer sehen. Frau, der Ort, an dem ich bin, heißt Canete. Wer hätte gedacht, dass ich einmal zu einem so entfernten Ort komme, um mich mit den Florentinern zu schlagen? Grüß mir die Mutter, die Schwester, Carlo und die Schwägerin, die Tante und den kleinen Emilio lasse ich grüßen. Ich will ihm einen Helm bringen, Gianluca. Ein schöner Brief. Das will ich meinen. Schon wie er beginnt. Er nennt mich ein geliebtes Herz. Geliebtes Herz. Geliebtes Herz. Das muss da gleich oben anstehen. Ja, sag Lena, ich vergaß, dass du nicht lesen kannst. Wer hat dir den Brief vorgelesen? Euer Vorgänger, der Magister Malfante. Ich bat ihn so oft, mir den Brief vorzulesen, bis ich ihn schließlich auswendig konnte. Ich verstehe. Geliebtes Herz. Die Sonne scheint mir an einem fremden Ort, und so ist es ein Trost zu wissen, dass sie auch dich bescheint, meine einzige Liebe. Er ist in diesem Krieg geblieben, mein armer Gianluca. Und der Brief ist das Einzige, was ich von ihm habe. Aber seine Worte werden mich mein ganzes Leben lang trösten. Das Licht ist heute Morgen nicht das Beste und auch die Schrift ist recht vergilbt. Er schreibt, die Leute nennen diesen Ort Canete, aber ich antworte ihnen nur Lena. Lena. Denn das Nennen deines Namens ist mir mehr als Honig und Honigseim. Was schaut ihr mich so an? Lest selbst, wenn ihr nicht glaubt. Denn das Nennen deines Namens ist mir mehr als Honig und Honigseim. Lest! Deine Freundschaft? Genau. Ist mir teurer als Gold und Feingold. Topas. Deine Freundschaft ist mir teurer als Gold und Topas. Topas. Denn siehe, Topas. Ich bin arm natürlich, und elend hier in der Fremde. Nicht Feingold. Doch die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein. Herr Magister. Signor Montalbano, wo seid ihr? Heilige Mutter Maria Gottes, gib mir Kraft, diesen Gewaltmarsch durchzustehen. Roberto. Signor Montalbano, was treibt euch in diese gottverlassene Gegend? Ich verachte die Menge und fliehe sie so wie du. Außerdem bin ich auf der Suche nach Antonio. Ach, Antonio ist verschwunden. Ich suche ihn auch schon den ganzen Morgen. Ich vermute, er hat die Stadt verlassen. Ich hätte mir denken können, dass er die Stadt verlässt, in der Maria heute stirbt. Auch ich verliere eine Freundin. Bedank dich bei Montessa. Er hat Giuliani umbringen lassen und dann hat er den Auftragsmörder beseitigt. Und den Verdacht auf Maria geleckt. Montessa ist in Giulianis Haus geschlichen, hat Marias Schmuck entwendet und hat sich dann aufgemacht zum Hafen. Er hat den Mörder beseitigt, den Schmuck dazugelegt und ist nach Hause gegangen. Ich hätte gedacht, er sei zu alt für solche Abenteuer. Er hat seine Leute. Ein Auftragsmörder, der einen Auftragsmörder umbringt. Wenn Montessa diesen dann beseitigen will, muss er den nächsten anheuern. Montessa hat sich auf einen teuren Spaß eingelassen. Worauf wollt ihr eigentlich hinaus? Dass Montessa Giuliani umbringen ließ und mir nicht. Ihr meint, es war doch Maria? Maria hat sich aufgemacht zum Hafen und den Mörder beseitigt. Und auf dem Heimweg stellt sie fest, dass sie ihren Schmuck verloren hat. Ich kann es mir richtig vorstellen. Endlich ist der Onkel tot. Endlich kann sie, wann immer sie will, aus dem Haus zum Hafen gehen und ihre Angelegenheiten klären. Ihr macht mich ganz wirr mit eurem Gerede. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Dann passt es ja zur Vorgeschichte. Antonio hat einen Streit mit Giuliani, entgeht knapp einer Tracht Prügel und Maria schreibt ihm darauf, dass er sich aufführt wie ein Rasender. Ich las die Briefe immer und immer wieder. Maria, die nicht zugegen war, hält Antonio sein Benehmen vor. Maria kritisiert, dass ihr Geliebter sich wie ein Liebender benimmt. Das kann ich erklären. Ich habe Maria davon erzählt. Vielleicht habe ich ein wenig übertrieben. Ich wollte, dass die Gemüter sich wieder beruhigen. Maria war in ihrem Zimmer eingeschlossen. Eine Zofe war bei ihr. Die Zofe schwört, dass niemand mit ihr geredet hat. Ich habe... Du kannst es ruhig sagen. Du hast den Brief geschrieben. Es geschah ja aus ehrenwerter Absicht. Du wolltest die Gemüter beruhigen. Du hattest Angst, es kommt zur Katastrophe, dass Giuliani versucht, Antonio endgültig loszuwerden. Dass Antonio sich sobald ernüchtern ist, an Giuliani recht. Aber wie sollst du Maria das alles erklären? Da kannst du den Brief auch gleich selbst schreiben. Was führst du dich auf wie ein Rasender in den Grabhöhlen? Die richtige Formulierung, um Antonio ein wenig zu beruhigen. Das ist nicht wahr. Wahrscheinlich hast du recht. Es ergibt keinen Sinn. Denn beide Briefe sind in derselben Handschrift geschrieben, stammen von derselben Person. Wenn du den zweiten Brief geschrieben hast, dann hast du auch den ersten geschrieben. Und der ist ja ein Liebesbrief. Doch sage zuvor, wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann. Ihr seid dem Wahn anheimgefallen. Der Brief ist von verzweifelter Liebe diktiert. Jeder, der diese Zeilen liest, wo der Schreiber von verzehrendem Feuer spricht, den geliebten Antonio einen Blinden heißt, weil er nicht sehen konnte oder wollte, mit welcher Absicht sich da einer als Freund und Gefährte andiente, jeder, der diese Zeilen liest, muss glauben, ein junges Mädchen habe sie verfasst. Aber Maria hatte Konkurrenz. Ganz wie du bin ich doch ganz wie du, mein Kranker. Hört auf damit. Denn glaube mir, die Wüste und Einöde wird frohlocken. Die aufhören, sag ich. Du musst krank gewesen sein vor Eifersucht. Und kurze Zeit winkte dir das Glück. Giuliani verbot Antonio das Haus. Maria wurde in ihr Zimmer eingeschlossen. Ihr seid es, der krank ist. Es ging dir gut. Und eines Morgens geschah das größte Unglück. Giuliani tot und der geliebte Antonio im Kerker. Einen Moment hast du selbst geglaubt, Antonio habe Giuliani töten lassen. Alles ist aus. Dann kommt Magister Montalbano in dein Kontor und führt dich zu Montessa. Montessa ließ Giuliani ermorden und er hat den Verdacht auf Maria gelenkt. Ich sehe dich noch zum Hafen rennen. Sehr in Eile. Du kennst dich aus in der Gegend und unter den Leuten. Du willst den gedungenen Mörder finden und du leistest ganze Arbeit. Der Magistrat hätte dich beauftragen sollen. Aber plötzlich wird dir klar, dass wenn du den Mörder findest und Montessa als den Auftraggeber entlarvst, für dich selbst nichts gewonnen ist. Ach ja? Und warum nicht? Weil das verzehrende Feuer weiter brennen wird. Wenn du Antonio rettest, machst du den Weg frei für die Hochzeit mit Maria. Ach. Du hast die Briefe geschrieben, du hast Marias Schmuck genommen und du hast Giulianis Mörder gefunden und aus dem Weg geschafft. Antonio war im Kerker und jeder wusste, dass er unschuldig ist. Niemand hingegen wusste, was Montalbano in der Sache soll. Hatte der Magistrat etwa ein schlechtes Gewissen? Jeder außer Montalbano weiß, dass der Magistrat Montessa schützen wird. Oh, vielleicht könnte Montalbano wissen, dass es also in jedem Fall einen Unschuldigen treffen wird, aber Montalbano weiß nichts. Montalbano weiß schon gar nichts von der Liebe. Wenn du Antonio wirklich lieben würdest, hättest du nicht versucht, sein Glück zu zerstören. Ich habe meine Strafe schon empfangen. Ich bin hier, um auf ein Schiff zu warten. Und da, draußen, da werde ich Antonio nicht wiederfinden. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Es ist zu spät, Signor Montalbano. Ihr werdet Maria nicht retten. Die Glocken läuten bereits allein für sie. Wir können sie retten, wenn du mir hilfst. Wie soll das gehen? Wenn ihr abermals Montessa anklagt, wird der Magistrat euch nicht anhören? Tu, was ich dir sage. Lauf ins Kontor und nimm alles an Gold und Geschmeide, was du tragen kannst. Und dann sieh zu, dass du dein Schiff nicht versäumst. Das wird Maria retten. Wirst du das tun? Ich kann's ja mal versuchen. Beeil dich! Ah! Sie da? Der Dottore? Warum seid ihr so in Eile? Jagen euch die Gläubiger? Ihr müsst mir helfen. Ich muss zur Piazza Santa Croce. Zur Hinrichtung? Das wird nicht leicht zu schaffen sein. Die Glocken läuten schon. Ich muss dahin. Ihr habt Glück. Ich kann ein wenig Geld gebrauchen. Ich habe alles verspielt, was ich hatte. Was wollt ihr tun? Ich kann euch tragen. Wenn ihr es bezahlen könnt. Ja, ich gebe dir 2 Silbertaler. Steigt auf, Signore. Ihr seid spät dran. Wenn ihr noch etwas sehen wollt? Ich will die Hinrichtung nicht sehen. Ich will sie verhindern. Wie wollt ihr das machen? Ich bin dem wahren Mörder Giulianis auf die Spur gekommen. Wer ist es gewesen? Etwa doch Montessa, wie das Gerücht ging? Unsinn, Montessa ist unschuldig. Giulianis Buchhalter ließ ihn ermorden. Tatsächlich? Warum hat er das getan? Er hat Giuliani betrogen über Jahre. Und als Giuliani dahinter kam, hat er einen Mörder beauftragt. Mit dem Geld, das er sich durch den Betrug angeeignet hatte? Ganz genau. Wie seid ihr darauf gekommen? Ich komme gerade aus Giulianis Kontor. Es wurde ausgeraubt und der Buchhalter ist spurlos verschwunden. Oh, dieses Schwein. Wenn ich den erwische. Er hat wahrscheinlich auch noch die arme Maria mit hineingezogen. So ist es. Wir müssen uns beeilen. Wir werden der Stadt einen großen, großen Dienst erweisen, wenn wir solches Unrecht verhindern. Dann lass mich runter. Ihr habt es nicht mehr weit. Diese Gasse hoch. Nein! Nein! Licht! Nein! Haltet ein! In Gottes Namen! Montalbanos Irrtum. Kriminalhörspiel von Dirk Schmidt und Pierre Matern. Die Rollen und ihre Darsteller. Montalbano, Peter Roggisch, Lena, Gerda Katharina Kramer, Antonio, Thomas Gerber, Maria, Anne Weber, Roberto, Werner Wölbern, Magistrat, Balduin Baas, Piero, Christian Redl, Montessa, Jörg Holm, Wächter und Mann, Douglas Welbart. Technische Realisation: Gerd Ulrich Poggensee und Christine Berger. Regieassistenz: Maximilian Schäfer. Musik: Gerd Bessler. Regie: Norbert Schäfer. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996.